HMC, Sender, yeah. HMC und Sender ziehen den Krieg auf Beats gegen Blender. Und das tun wir so lang, bis wir jedes eurer Boote ändern. Nein, Alter, doch lieber kennen, denn da haben wir viel mehr davon. Es steht ein Haufen meiner Homies mehr davon. Und kommt hart auf hart, quasi Schlag auf Schlag. Hau meine Jungs dir gern eins auf die Fresse. Wenn ich wirklich wieder Action brauch, battle ich mein Spiegelbild. Bin ein Typ, der am Tag mit Punches den Spiegel killt. Doch wie heißt es schön, Scherben bringen Glück. MCs kriechen aus dem Wasser und wir werfen sie zurück. Sag mir, wer ist hier verrückt? Es ist wahr, es bedrückt mich so krass, dass der Schmerz auf meinem Herz manchmal drückt. Heute steppt jeder ans Mic, weil heute jeder halt meint, er wär Übergiller, doch für uns bleibt er nur fein. Ich bin jeden Tag asozial, nur so kann ich was erreichen. Und mir drive flüssig wie Flow, umher am Meer wie Wasserleichen. Das ist Sender und Age. Kauf dir sein Bootleg Tape. Sex ab erst zu später Stunde. Doch da du zu viel Pen frisst, brauchst du ne Penispumpe. Du bist schäbig, Junge, spielst Hacks über den Rapstar. Noch selbst dich hier auf Coca, du Poser bist kein Rapper. Die Chicks, die du abkriegst, haben nicht mal Schamhaare, da geht nix. Und du wächst, doch deine Mama kam gerade rein ins Zimmer, als du wieder beschäftigt warst. Dein rechter Arm ist mächtig stark, beim Wedeln gibst du heftig Gas. Oh, Captain Kleenex, trainierst deinen Bizeps. Trainier lieber, wie du rappst, woran liegt es? Dass du jedem erzählst, du bist der King im Puff. Doch alles, was du dir leisten kannst, sind alte Frauen im Swingerclub. Du bist zu rough und du kuschelst mit deiner Mama. Jetzt bist du buff, blass und nass, denn die zwei erlangen. Sender und Age mit der EP und dem Bootleg Tape. Blasen deine Crew weg, denn wir rappen zu straight. Das ist Sender und Age. Kauf dir sein Bootleg Tape. Zieh dir meine.